wo ist mein Geld? Ich brauch Cash. Wo ist mein Geld? Ich brauch Cash. Wo ist mein Geld? Ich brauch Cash. Wo ist mein Geld? Ich brauch Cash. Ich produziere euch die Beats, die ihr haben wollt. Ich produziere euch die Songs, die gehen dolt. Ich produziere euch die Beats, die ihr haben wollt. Ich produziere euch die Songs, die gehen dolt. Alle quatschen mich voll, dass sie von mir Beats haben wollen. Sie wundern sich, dass sie dafür ein wenig Geld zahlen sollen. Homes, denkt ihr, ich mach das alles zum Spaß? Damit habt ihr recht, im Endeffekt verdiene ich kein Cent. Doch hab ein Haufen Fans, ich hab ein Haufen Respekt. Typen laufen weg, dauernd klauen haufenweise Leute meine 1000 Tracks. 1000 Euro für ein Track, 1000 Ideen, deine sind weg. 1000 mal das gleiche, tausch deine gleiche Scheiße. Rapper wollen meine Beats, gerne gib mir endlich Keys. Dann reden wir weiter, geh und hol dir einen scheiß Kredit. Und bezahl mich für mein Beat, dann gibt es auch Rest in Peace. Dann geb ich endlich Ruhe und du hast nie mehr mit mir Beef. Ich werd nie wieder über solche Dinge rappen wie jetzt. Wie jetzt? Werd das nie wieder ansprechen im Ernst. Ihr denkt alle, ihr seid mir krass überlegen. Doch ich werd am Ende des Tages schön mein Cash zählen. Wo ist mein Geld? Ich brauch Cash. Wo ist mein Geld? Ich brauch Cash. Wo ist mein Geld? Ich brauch Cash. Wo ist mein Geld? Ich brauch Cash. Ich produziere euch die Beats, die ihr haben wollt. Ich produziere euch die Songs, die gehen wollt. Ich produziere euch die Beats, die ihr haben wollt. Ich produziere euch die Songs, die gehen Gold.